Jack Daniel. Erzähl euch mal. Ich hab erzählt von großen Deals mit miesen Jungs in dunklen Ecken. Bin geflüchtet über Brücken, Zäune, musste mich verstecken. Hab gezweifelt an der Kraft und geglaubt, es geht nicht mehr. Doch was ich euch jetzt erzähle, ist ein Teil aus meinem Herz. Ich geh den Weg jetzt schon eine ganze Zeit und das auch noch ganz allein. Ich weiß nicht, wieso es so ist, ich weiß nur, dass es so bleibt. Ich bin halt nicht der Typ, der sich einfach so verlieben kann, deshalb dumm im Leben steht und keine Ziele hat. Mama hat gesagt, wieso machst du sie nicht klar? Ich war wirklich hin und weg, doch verliebt war ich niemals. Ich hab mich täglich gefragt, ob es wirklich so weit kommt, dass ein Mädel mir den Kopf verdreht wie Anna Bon. Mittlerweile weiß ich jetzt, scheiß auf Liebe, nimm den Sex. Ich bin gerade auf einer Reise und hab Schlampen im Gepäck. Ich denke immer noch an Rap und was man damit so erreichen kann. Ich würde ihn glatt heiraten und mich nie wieder scheiden lassen. Mir ist das egal, ich heb für alle meine Hand. Lass mich dann noch einmal verarschen, um mich selber aufzufangen. Hab ich die Texte hier geschrieben, bin ich bei den Raps geblieben, die die anderen so hassen, doch ich fang an sie zu lieben. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Und jetzt schreib ich den Part und sag es euch, verpackt in Rhymes, die mir den Weg nach vorne weisen. Einfach blind nach vorne greifen, um den Kummer auf der Reise wie Ballast vom Bord zu schmeißen. Einfach blind nach vorne schreiten, für Sekunden sorgenfrei sein, um die Ängste zu verdrängen und mich schon am Morgen weinen. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Deswegen schreibe ich diese Bart und schenk euch so einen Teil von mir. Ich geh den Weg jetzt schon eine ganze Zeit und das auch noch ganz allein. Ich weiß jetzt, wieso es so ist und auch, dass es nicht so bleibt. Man blickt zurück und fragt sich, ob man vielleicht was verpasst hat. Wenn man nie was ausprobiert, weiß man doch nie, was man geschafft hat. Ich bin immer noch der eine mit dem schwarz verbrannten Herz. Ich hatte viele weiße Brüder, aber keiner nahm mich ernst. Zwischen zueinander stehen und hinterm Rücken reden liegen mindestens zwei Welten, ja, ich durfte beide sehen. Einfach füreinander da sein, wenn man Meilen alleine geht, ist für die meisten nicht verständlich, so wie Fehler einzusehen. Ich pack mein Leben auf den Beat, damit ein Bruchteil hier mal sieht, es geht auch anders, ja, ich kann da. Weit entfernt von diesem Standard schütze ich mein Herz hier aus, um euch zu zeigen, wie man's handhabt. Ich war wirklich lange down, doch die Mucke baut mich auf. Wenn ich mich stundenlang vertiefe, spüre ich ein bisschen Liebe in den Zeilen, die wir schreiben, heilig, so wie eine Bibel. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Und jetzt schreib ich den Part und sag es euch, verpackt in Rhymes, die mir den Weg nach vorne weisen. Einfach blind nach vorne greifen, um den Kummer auf der Reise wie Ballast vom Bord zu schmeißen. Einfach blind nach vorne schreiten, für Sekunden sorgenfrei sein, um die Ängste zu verdrängen und mich schon am Morgen weinen. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Deswegen schreibe ich diese Bart und schenk euch so einen Teil von mir. Teil von mir. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Und jetzt schreib ich den Part und sag es euch, verpackt in Rhymes, die mir den Weg nach vorne weisen. Einfach blind nach vorne greifen, um den Kummer auf der Reise wie Ballast vom Bord zu schmeißen. Einfach blind nach vorne schreiten, für Sekunden sorgenfrei sein, um die Ängste zu verdrängen und nicht schon am Morgen weinen. Ich hatte immer schon genug, nur noch nicht die Zeit dafür. Deswegen schreib ich diese Part und schenk euch so einen Teil von mir.